Damit ich in manchen Punkten immer schon ein wenig überholt, wenn ich an die vergangenen Referate denke, so scheint mir das eben schon etwas überflüssig. Ich bitte um Verzeihung jetzt schon, wenn ich ein paar Sachen wiederhole oder es sich an Wiederholung anhört. Die Karten, die ich Ihnen gegeben habe, hoffe ich, sind nicht zu unübersichtlich. Ich möchte nur noch kurz auf die heutige Einteilung des Landes Salzburg eingehen, da sich diese noch aus der Zeit aus dem 8. Jahrhundert als Salzburg, aus dem 7. Jahrhundert, das Bistum Salzburg gegründet wurde, da diese noch aus der Zeit stammen. Und zwar teilt sich auf das Land auch heute noch in Gaue, in Padi, in fünf Gaue im Ganzen, wo man jedoch dazu sagen muss, dass zwei dieser Gaue aus dem 19. Jahrhundert, die Namen zweier dieser Gaue aus dem 19. Jahrhundert stammen, nämlich die Bezeichnung Flachgau im Norden des Gebietes um die Stadt Salzburg und gegen Bayern hin und die Bezeichnung Tennengau, das ist der heutige Bezirk Hallein, das ist etwa 3 oder 4, wo die Läden Waldschenken unterteilen. Die drei anderen Gaue oder Pagi, nämlich der Pinzgau, das wäre um Zell am See, der Pongau, das ist der heutige, das wäre um das heutige St. Johann und der Lungau gegen Kärnten hin, finden sich in den ältesten Belegen für Schenkungen zum Beispiel Bistum Salzburg. Das Erzbistum Salzburg darf man mit Recht als das Beispiel eines Schrittweises zum Land entwickelten, geistlichen Territoriums bezeichnen. Denn seine Tradition reicht ungebrochen von seiner Gründung bis zur Säkularisation im Jahre 1803. Insofern hat es Ähnlichkeiten mit den Trien. Ja, noch heute ist Salzburg ein Bundesland der Republik Österreich, dessen Grenzen zum Großteil sogar noch mit denen des Mittelalters übereinstimmen. Mir sind nicht viele Fälle bekannt, dass sich eine geistige Einheit so lange über die Zeiten gerettet hätte. Ich glaube, die Provinz Utrecht hat heute noch Entsprechungen mit dem Bistum. Ich habe versucht, mein Referat zu teilen, und zwar in einem chronologischen Abschnitt, um die territoriale Entwicklung zunächst klarzulegen und in einem verfassungshistorischen Teil, um zu zeigen, wie die Landesherrschaft im Erzbistum ausgeübt wurde. Verfassungshistorisch ist vielleicht ein wenig übertrieben, aber es ist doch ein ziemlich großes Thema, und die Verwaltung des Erzbistums wäre auch dafür vielleicht ein eigenes ausgiebiges Referat. Man muss grundsätzlich sagen, dass die Entstehung des Landes Salzburg auf weite Strecken das Ergebnis einer doch ziemlich bewussten und bestimmten Politik einer Reihe von hochmittelalterlichen Erzbischöfen ist, denen oft auch eine günstige politische Konstellation und man könnte fast sagen, auch der Zufall, wie eben das Aussterben hochfreier Adelsgeschlechter im 13. Jahrhundert zu Hilfe kam. Salzburg, die Stadt selbst, war Mittelpunkt und Ausgangspunkt seit Herzog Theodor von Bayern im Jahr 696 die Reste des alten römischen Municipium Iuvavum mit der beherrschten Burg sowie die angrenzenden Gebiete zu beiden Seiten des Flusses Salzach, dem Abtbischof Rupert übergab. Und hier ergeben sich die ersten Probleme. Die Quellen für die Gründung, die Hauptquellen dafür sind stammen aus dem Ende des 8. Jahrhunderts, aus der Zeit des Erzbischofs Arn. Und zwar sind das Güterverzeichnisse. Zwei Güterverzeichnisse, die Notiz der Anonis und die Friedrich Notizie, in denen der gesamte Besitzstand aufgezählt wird. Auf der einen Seite ist es eine chronologische Aufzählung, auf der anderen Seite könnte man sagen, ein Querschnitt. Und hier schließt sich auch an die Liste des Heiligen Hochwerts, die auf den Gründungsvorgang des Bistums Salzburg Bezug nimmt. Der Heilige Rupert, der 1696 bekannt von als Bischof von Worms nach Salzburg kam, fand hier eine Vermischung aus Bayern und Kelterromanen vor, wobei aber nicht klar ist, wie die Stadt Salzburg selbst ausgesehen hat. Haben sich da Auseinandersetzungen in der Forschung selbst gebildet, ob jetzt Salzburg als Stadt selbst noch existiert hat, als wie dieses Municipium eben ausgesehen hat. Die Terminologie der Ritter Hofwerte ist nicht klar. Nun, das Eintreffen Rupert in Salzburg selbst wird oft als ein, soll auch politische Gründe haben, heißt es in der Forschung. Er soll einer antimerowingischen Gruppe angehört haben und quasi gezwungen worden sein, sein Bistum zu verlassen. Nun, in dieser Zeit handelt es sich vor allem um Streubesitz in der näheren Umgebung von Salzburg, um Grundbesitz und vor allem um Kirchen. Ich gehe einen Schritt weiter. Nach dem Ende der angeloschwedischen Herrschaft in Bayern, man muss dazu sagen, Salzburg war damals auch Herzogspfalz, wurde die Kirche alleiniger Staatsherr. Bemerkenswert ist, dass 774 plötzlich in Salzburg ein ziemlich großer Dom entsteht. Jetzt hat man geschlossen, dass vielleicht die Adelholzinger mit Salzburg einen Hauptsitz für sich selbst gründen wollten. Und man muss sagen, das ist zum großen Teil auch Theorie. Jedenfalls war es Bischof Wirgl 745 bis 784 in Salzburg war möglich, die Missionierung Tarantaniens zu begründen und auch seine Diözesanrechte dorthin auszudehnen. Dazu kam noch, dass Karl der Große den ihm nach der Einverleibung Bayerns nahestehenden Bischof Arn, der auf seine Veranlassung 798 auch Erzbischof der Bayerischen Kirchenprovinz wurde, kirchliche Leitung Pannoniens bis zum Donaubogen anvertraute. Und soweit die Grundlage. Nun, durch die Schenkungen der bayerischen Herzöge und des Adels war Salzburg im 8. Jahrhundert eines der reichsten Bistümer geworden. Ich greife kurz vor und gebe zunächst noch zu bedenken, dass das Bistum Salzburg und das Kloster St. Peter durch ein und dieselbe Person bis 1987 verbunden waren. Erst in diesem Jahr erfolgte die Gütertrennung, als Erzbischof Friedrich dem Peterskloster, dem Kloster St. Peter, einen eigenen Akt gab. In dieser Zeit ist der Beginn der bischöflichen, später der erzbischöflichen Erwerbspolitik anzusetzen. Denn damals wurde bereits versucht, den Besitz zu vergrößern und aufzurunden, etwa durch Tauschgeschäfte. Vor Augen zu halten ist jedoch, dass die Salzburger Besitzungen zu dieser Zeit der weltlichen Gerichtsbarkeit, und hier sage ich ja nichts mehr Neues, der zuständigen Amtsgrafen unterstellt waren, und erst durch die Exemption von der Grafengewalt der Salzburger Erzbischof Einfluss in die weltliche Machtsphäre bekam. Bedeutende Schenkungen waren im Laufe des 9. und 10. Jahrhunderts etwa die Übergabe des Zillertales 889 durch König Arnulf an den Kleriker und späteren Erzbischof Pilgrim und der 907 Erzbischof wurde und die Schenkung von Freilassing und der Güter zu Reichenhall. Dazu kamen am Ende des 10. Jahrhunderts zunächst das Bergregal für die unter den deutschen Karolingern erworbenen Kärntenbesitzungen, das auf einer Fälschung beruhte, aber später dann praktisch aufgelöst wurde, und 996 gestattete Otto III. Die Errichtung von Mark und Münze in der Stadt Salzburg. Königliche Regalien wie wir schon in den vergangenen Tagen gesehen haben, wirtschaftsvollste Almen und Fischereien dürfen allgemein als wichtige Voraussetzung in der Territorienbildung bezeichnet werden. Deren gerade deren Erwerbung bildete Salzburg eine besondere Rolle. Denn Rupert bekam, wie gesagt, nicht nur die Berge zu beiden Seiten des Flusses, sondern eben auch jene erwähnten Nutzungsrechte. Sie sehen, es ist ein ziemlich großes Gebiet, das hier zwischen dem 8. und 11. Jahrhundert zusammenkam. Es wird das ziemlich geschlossen. Mitten in diesem Gebiet liegt Bischofshofen. Und um Bischofshofen, das ziemlich früh eine Mönch, in dem ziemlich früh eine Mönchszelle installiert wurde, liegen innerhalb von 3 Meilen Bischofshofen liegen diese großen Schenkungen. Durch die Rodung und im herrschaftsfreien Raum wurde der waldreiche Ponga dann zur Keimzelle des Salzburger Territoriums. Der einzige Konkurrent für die Frühzeit Salzburg war das Kloster Monte. Nun, ein Gebiet weiter unten im Süden, im Südosten, ist der Lungau. Und hier hatte das Erzbistum zwar seit der Karolingerzeit freute sich, aber erst die Schenkung von Köln und Tavernen, daraus entstand etwa der Markt Mauterndorf, brachte eine entscheidende Weiterentwicklung. Zugute kam zu dieser Zeit den Erzbischöfen bereits ihre Finanzkraft, resultierend aus der Salzproduktion und dem Salzhandel, das später ermöglichte, ganze Grafschaften aufzukaufen. Wichtig war 1142 die Schenkung der Besitzungen Hohenberg, Felsberg, Sachsenburg und Linz, wodurch Salzburg endgültig die wichtige Nord-Süd-Verbindung Radstadt-Kapsberg kontrollieren konnte. Sie sehen das auf der Karte, wo das Erzbistum Salzburg im Zentrum steht. Das sind die Besitzungen direkt unter dem Lungau, wie den Sachsenburg, Felsberg und Linz, davon drei. Das nächste Jahrhundert war nicht so bedeutend an Erwerbungen und erst wiederum die Zeit Erzbischof Eberhard des Zweiten, 1200 bis 1246, zeigte ein entscheidendes Hinzukommen von Territorien. Eberhard der Zweite selbst erklärt die Entwicklung des Erzbistums, denn neben seinem geistlichen Amt war er ebenso versiert in weltlichen Dingen, wie etwa seine Teilnahme an den Verhandlungen zum Frieden von San Germano von 1230, und seine erfolgreiche Salzburger Territorialpolitik dokumentieren. 1203 bis 1207 gelang ihm die Erwerbung des riesigen Besitzes der Grafen von Lechtmünz im Oberpfinzgau und der Herrschaft Windisch-Matrei mit allen Gütern, Lehen und Ministerialen. Der Vorgang ist ziemlich kompliziert, denn es handelt sich hier um Kauf bzw. Tausch von bayerischen Lehen. Die Belehnung mit den Gütern der Grafen von Klein, der alten Rivalen des Erzbischofs im Unterpünster, und die Belehnung mit denen der Grafen von Lechtmünz konnte Eberhard II. 1228, hier konnte die Belehnung vom Reich erlangen. Die nächste Zeit ist charakterisiert von den Bestrebungen, die verschiedenen um Salzburg liegenden Grafschaften zu erwerben. Dabei kam dem Erzbistum zu schaffen, dass wie im Falle der Grafen von Ebenau und der Grafen von Klein das Aussterben der Geschlechter nicht half. Auch der Besitz der edelfreien Hauensberger im Osten der Stadt konnte so übernommen werden. Die bayerischen Herzöge hatten zu diesem Zeitpunkt erkannt, welcher Konkurrenz ihnen im Erzbistum Salzburg erwuchs. Es entstanden Streitigkeiten zunächst um das Erbe der Grafen von Peilstein 1218. Die nachfolgenden kriegerischen Auseinandersetzungen brachten für Erzbischof Eberhard II. Einen Misserfolg. Jedoch trotz aller Niederlagen stellte sich eine wichtige Tatsache ein. Mit den Grafen von Peilstein waren die Hauptstädte des Erzbistums ausgestorben und Eberhard II. Gab die Vogtei nicht mehr auf. Als 1229 die Grafen von Lebenau, die gleichzeitig die Vögte des Salzburger Domkapitels und des bedeutenden bayerischen Klosters Zeon waren, ausstarben, kam es zu einer neuerlichen Konfrontation mit Bayern. Wiederum zog Eberhard die Bukteien ein, um sie nicht mehr aufzugeben. Endgültig einigte man sich mit Bayern 1654 im ersten Vertrag von Erhaching. Die Stadt von Burghausen fiel den Herzogen von Bayern zu, während die Grafschaft Lebenau, das sind diese Streugebiete. Sie sehen es auf der Karte, auf beiden Karten ganz gut, worum es sich handelt. Das sind, dass die Grafschaft Sigmoning und östliches Blut, das ich auch schon der Vollständigkeit habe, das Gericht Unterlebenau behandelt, während das an Salzburg fiel. 1249 geschah annähernd dasselbe mit der Grafschaft Klein. Erzbischof Philipp der Erwählte zog die Grafschaft dann im unteren Pinzgau ein. Der Rest des Territoriums wurde 1260 kassiert, so auch die Grafschaft Kuchel. Die Lehnshoheit über den Salzburg-Gau, das ist das Gebiet vom Weißen Hals, wird das Erzbistum vielleicht schon im 12. Jahrhundert erhalten haben. 1275 schließlich regelte der zweite Vertrag von Erhaching die Grenze zwischen dem Erzbistum und dem Herzogtum Bayern. Nicht halten konnten die Nachfolger des erwähnten Philipp die von ihm erworbene Grafschaft im Ennstal. Sollen Sie sich jetzt bitten, wiederum ein wenig weiter unten zu schauen, wenn Sie den Ort Hartstadt gefunden haben, dann ist das über die Berge dann Richtung Steiermark zu finden. Überblicken wir nun das Territorium des Spätmittelalters, das sich in etwa mit dem heutigen Bundesland deckt, so wird es schon sehr geschlossen. Die Stadt selbst, wie gesagt, der Pinzgau und der Pongau, oder noch ohne das Gasteinertal, das 1297 getauft wurde, ein Großteil des Lungaus, der heutige Tennengau und das Lachgau. Dazu kam dann noch der heute zu Bayern gehörige Hubertinensee. Hinzufügen muss ich noch, dass zwischen 1860 und 1970 auch die übrigen auf dieser Karte, auf der großen Besitzkarte verzeichneten steirischen und Kärntner Besitzungen erworben werden konnten. Konkret gesagt, durch Ludwig den Deutschen und Otto den Ersten wurden diese Besitzungen von Salzburg als Gebiet geschenkt. Das ist nun eine kurze Zwischenbilanz ziehen und auf die Terminologie ein wenig eingehen, wie wir sie in den Urkunden finden. Wie Otto Brunner in Land und Herrschaft schreibt, sind die Salzburger Erzbischöfe zur Landeshoheit nach Erwerbung der Vogteien und Grafschaftsrechte vor allem im 13. Jahrhundert durch Lösung vom Lande Bayern gelangt, dem Salzburg ja 1281 noch zugezählt wird. Auch 1293 wird in einem Vertrag zwischen dem Erzbischof, dem Herzog von Bayern und den Herzogen von Österreich und Kärnten, zwar von den Ländern der Herzöge, nicht aber vom Land Salzburg gesprochen. In der Folge entwickelte sich die zum Territorium gehörende Terminologie. Am Beginn des 14. Jahrhunderts, also 1328 konkret, erlässt Erzbischof Friedrich eine Landesordnung, in der es zum Beispiel heißt, diese Feste setzen wir, Friedrich von Gottes Gnaden, Erzbischof des Salzburg, zu behalten in unserer Herrschaft. Damit war der Prozess meiner Meinung nach des Überganges vom Territorium zu einem Land eingeleitet. Im 14. Jahrhundert jedoch konnte sich der Salzburger Erzbischof nun nicht mehr allein als weltlicher Herrschaftsträger verstehen. Wir sehen auch, dass es bereits, wie es in einer Urkunde heißt, Landleute des Gotthaus zu Salzburg ist, die als Träger eines gewissen Landesbewusstseins auftreten. Ein weiterer Punkt ist, dass während des gesamten 14. Jahrhunderts noch für die Besitzungen der Salzburger Kirche die Bezeichnung Gottes Haus üblich ist. Und noch Herzog Heinrich der Zweite von Bayern unterscheidet 1337 zwischen dem Gebiet oder Bezirk des Salzburger Erzbischofs und dem Lande Bayern. Erst 1703 hat sich eine eindeutige Terminologie entwickelt, es heißt Land des Erzbistums Salzburg. Die Entwicklung und der Verwaltung des Erzbistums Salzburg. Man kann sagen, dass die besondere Entwicklung des Erzbistums zu einem Land, der Erwerb von Hoheitsrechten, Nutzungsrechten und der Gerichtsbarkeit Hand in Hand gingen mit dem Ausbau einer Verwaltung. Wir würden heute vielleicht sagen, es entstanden Behörden. Dazu ist die sich im Mittelalter entwickelte ziemlich große Wirtschaftskapazität des Erzbistums in Rechnung zu stellen, die, man verzeiht mir die Terminologie, gewisse Organisationsformen forderte und nicht zuletzt war Salzburg ein politischer Faktor, dessen Kontrolle vom Sitz des Erzbischofs aus erfolgte. Ich komme wiederum auf die Feststellung zurück, oder möchte jetzt auch sagen, dass der Salzburger Erzbischof als Reichsfürst, Adeliger und Parteigänger der Herrscher oder der Päpste bestrebt sein musste, seinen Einflussbereich abzusichern. Anders gesagt, das Erzbistum war geradezu das Paradigma für eine Wechselwirkung zwischen wirtschaftlicher und politischer Sphäre. Die Mittel zur Ausübung der weltlichen Macht waren den Erzbischöfen vorgegeben. Die mittelalterliche Gerichtsverfassung, das heißt die hohe und die niedrige Gerichtsbarkeit, die Delegation der Macht an Ministeriale, die Burgenpolitik als Instrument zur Kontrolle des Territoriums. Dieser gesamte Besitz, kann man nun sagen, unterstand im Mittelalter drei gleichgeordneten Verwaltungsstellen, den Vizedominaten oder Bistumämtern. Ich zähle sie kurz auf. Diese Einteilung geht in ihren Grundzügen auf das 12. Jahrhundert zurück und bezog sich ursprünglich allein auf den grundherrschaftlichen Besitz. Zum Bistumamt Salzburg, das seit dem 14. Jahrhundert Hofmeisteramt genannt wird, gehörte das geschlossene Territorium nördlich der Tauern. Also das Bundesland Salzburg und im Mittelalter noch die Gebiete in Bayern, die Gebiete im bayerischen Enstal und in Österreich. Die in Kärnten liegenden, eher verkreuzten Besitzungen wurden vom Bistumamt Friedberg verwaltet. Dazu gehörte auch das heutige Osttirol. Während die Gebiete im bayerischen oberen Murtal, die Gebiete des Lungas, das gehört noch zum Vizedomamt Friedberg, während zu Leibniz, dem dritten Vizedomamt, die Herrschaft in der Mittel- und Untersteiermark gehörten. Die in den mittelalterlichen Territorien hatten die Burgen und die denen kommen sind, sowohl wirtschaftliche als auch politische Bedeutung als Herrschaftsmittelpunkte, als Verwaltungszentren und Sitze von Gerichten. Sie waren wie im Fall des Erzbistums Salzburg die Mittelstellen der erzbischöflichen Gewalt. Grundsätzlich ist also zu sagen, dass die erzbischöfliche Burgenpolitik des Hoch- und Spätmittelalters ein Grabmesser, der Grabmesser, der Herrschaftspolitik der Erzbischöfe ist. Grundsätzlich kann auch unterschieden werden zwischen Burgen, die die Erzbischöfe selbst erbauten, und zwischen Adelssitzen, die durch Kauf oder Verträge an das Erzbistum Salzburg fielen. Ihren Beginn nimmt die bewusste Burgenpolitik um die Mitte des 11. Jahrhunderts, als Erzbischof Gebhardt eine Wende in seiner Politik, die im Gegensatz zur bisherigen Geübten der Erzbischöfe steht, die ja bis dato mit den deutschen Herrschern konform gegangen waren. Er war ja, wie gesagt, das Haupt der westlichen Partei in Deutschland. Das heißt, bis in die Zeit Gebhardt, 1060 bis 1088, scheint es keine größeren Burgenanlagen in Salzburg gegeben zu haben. Nun, Gebhardt, der Parteigänger des Gegenkönigs Rudolf von Schwaben, errichtete nun, als sich Kaiser Heinrich VII. 1077 in Italien aufhielt, die Burgen Hohen Salzburg, Werfen im Salzachtal und die Burg Friedberg im heutigen Kärnten. Da ist ein bisschen auf die Karte zu schauen. Hohensalzburg ist nicht schwer zu finden, während Hohenwerfen, wenn Sie sehen, wo Berchtesgaden geschrieben steht, dann sehen Sie, dass es rechts davon ist, in einer ziemlichen Talenge hinter dem Pass Lueck. Dadurch, dass eben diese Burgen errichtet wurden, war der Kaiser gezwungen, einen zweifellos schwierigeren und mühevolleren Alpenübergang auf sich zu nehmen, als den Kasten, den ich schon zitiert habe. Er ging entweder über den Selbertauernpass oder den Heiligen Blutpass, um in den noch damals bayerischen Kloster zu gelangen. Diese ursprünglich als Holzbauten begonnenen Befestigungsanlagen beendete Erzbischof Konrad I. 1160-1147. Die Hohenzollburg galt damals als ebenso uneinnehmbar wie Werften in der Enge des Salzachtales. Es wurde gleichsam jedem Usurpator entgegengerufen, bis hierher und nicht weiter. Fucusque transibis et non potedes amplus, so beschreibt es der Biograf Konrad I. Einen sehr interessanten Vergleich zieht derselbe Biograf in der Beschreibung des Marktes und der Feste Friesach, die Erzbischof Konrad mitsamt dem Markt befestigte und aufbaute. Hier wird Konrad in einem Atemzug mit dem Kaiser der westlichen Macht an sich im Zusammenhang mit dem Burgenbau dem Beherrschungssymbol genannt. Es heißt da, Alterum id est castrum ex maiori ad familiare parte constructum et munitum ad decoratum est ad illo ut potius videatur est de domus imperatoris came piscopi. Im Schutz dieser Burg errichtete Konrad I. eine Münzstätte, deren Prägung die Frieser Kapfennige die ältesten und wichtigsten Territorialmünzen des alten Raumes wurden. Sie übertraf zum Beispiel die zweite erzbischöfliche Münzstätte zu Laufen an der Salza, die seit dem Ende des 12. Jahrhunderts bestand. Daneben errichtete Konrad I. eine Reihe von Grenzburgen, um die, unter Anführungszeichen, auswärtigen Salzburger Güter in der Mittel- und Untersteiermark vor den Magyaren zu schützen. Ich nenne hier Pessau, Reichenburg und Leibniz. Gerade diese Gegend war ja ziemlich gefährdet. Von Ungarn her zum Beispiel. Es würde nun zu viel Zeit beanspruchen, den Burgenbau noch weiter im Detail zu besprechen. Hingewiesen sei noch darauf, dass im Nordwesten des Erzbistums gegen Bayern die Orte stark befestigt und zum Teil mit Burgen ausgestattet wurden. Sie sehen hier geradezu, gegen Bayern hin ist es ziemlich offen eine Kumulation von Burgen, etwa Laufen, Sitzmoning, Mühldorf oder die Halburg bei Reichenhall. Dieses Gebiet war für Salzburg sehr wichtig, wie wir sehen werden. Denn diese Bauwerke hatten nicht nur eine Schutzfunktion, von innen aus konnte wie im Fall der Burg Glaneck bei Salzburg auch der Salzhandel zwischen Reichenhall und Tirol bzw. Bayern kontrolliert werden. Eine wichtige Anlage an der Südgrenze sei noch kurz erwähnt. Wie schon gesagt, schenkte Kaiser Heinrich II. Ein Gut in Zölle im Lungau an Erzbischof Hartwig. Und man ging daran, diesen und den dazugekommenen Besitz im Lungau dieser eminent wichtigen Nord-Süd-Verbindung abzusichern. Es ist also bemerkenswert, dass sich das Domkapitel 1253 von päpstlicher Seite, von Innozenz IV. Die Erlaubnis holte, an dieser Zollstätte eine Burg, nämlich Mauterndorf, zu errichten, die den Alpenübergang kontrollierte und auf den gleichnamigen Ort schützte. Mit den erworbenen Herrschaftsgebieten gräflicher und hochfreier Geschlechter fielen auch deren Stammburgen, Ministerialen und Eigenleute an den Erzbischof, der in der Folge ihr weltlicher Herr wurde. Dies ist zum Beispiel der Fall bei der großen Herrschaft Windisch-Matre 1207 und bei all den ersten Teil meines Referates erwähnten Erwerbungen ab dem 13. Jahrhundert, also Haunsberg, Lebenau, Felden, Mittersee. Welch große Relevanz die Burgen als Stützpunkte der landesherrlichen Macht zugemessen wurde, dokumentieren die wiederholten und auch wechselvoll verlaufenden Kriege um die Befestigung, zum Teil ja mit den Inhabern, selbst wie im Fall von Petter. Die Burgen als Sitz von Verwaltung und Gericht. Diese stufenweise Zentralisierung der Macht durch Ausschaltung anderer Machtträger im Erzbistum Salzburg ging Hand in Hand mit der Entwicklung eines erzbischöflichen, wiederum unter Anführungszeichen, Beamtenapparates ab Konrad I. Ich bitte für die Verwendung des Wortes Beamtenapparat und Verzeihung, doch existiert ja am deutlichsten die Bestrebungen und die Formen, wie dann so ein Wort, der Regierung oder des Regiments. Werfen wir einen kurzen Blick auf die Hauptburg des Landes, auf die Feste Hohenzollern. Abgesehen vom ersten Burggrafen unter Konrad I., dem Hochfreien Friedrich von Hansberg, nahm er diese Stellung durchweg ministerial ein. Sämtliche Burgen wurden späterhin nicht mehr als erbliche Lehen ausgegeben, sondern mit Pflegern besetzt, die je nach Bedeutung der Burg Sonderrechte haben konnten, aber nur dem Erzbischof oder im Fall der Fähigkeit dem Domkapitel verantwortlich waren. Man kann sagen, es entwickelte sich auf diese Art ein regelmäßiger Berufsstand, den die Salzburger Nobile dann angehört sind. Die Folge war, dass sich aus den Salzburger Ministerialen niemals ein Herrenstand wie etwa in anderen Ländern entwickeln konnte. Ein Herrenstand, der als besondere Vertretung des höheren Adels auf Landtagen auftrat, sondern die letzten bedeutenden Dienstmannesfamilien sind relativ verarmt im Ritterstand aufgegangen. Nun zu den Aufgaben des Burggrafen von Hohensalzburg. Er hatte die wehrhafte Mannschaft von Stadt und Burg zu führen. Ab dem 13. Jahrhundert war er Stadthauptmann und Oberbefehlshaber der erzbischöflichen Truppen. Dazu hatte er die Oberaufsicht über den Markt, die Münze und die Gerichtsbarkeit innerhalb des Burgfrieds. Auch die Pfleger der anderen erzbischöflichen Burgen waren Richter, militärische Führer und Verwaltungsbeamte in einer Person. Es existieren zum Teil sogar klare Vorschriften, nach denen eine Burg zu verwalten und zu besetzt halten war. So wurde etwa dem Pfleger zu Beginn seines Amtes eine Summe Geldes zur Verfügung gestellt, um die Burg, wenn notwendig, aber natürlich in einer bestimmten Zeit, instand zu setzen. Der Erzbischof als Landesherr hatte jederzeit das Recht, die Burg zu besetzen. Kriegshandlungen durfte der Pfleger von sich aus auf keinen Fall beginnen. Er konnte sogar abgelöst werden, wenn er die Burg verfallen ließ. Gab ein Pfleger die Burghut vorzeitig auf, musste er das erhaltene Geld zurückzahlen. Starb er, so hafteten seine Verwandten dafür. Auch erhielten die Pfleger eine Entschädigung für ihre Arbeit. Wichtig ist doch, dass dem Pfleger die Bauern des umliegenden erzbischöflichen Grundbesitzes unterstanden, hier in beschränktem Maße in Instandhaltungsarbeiten an der Burg heranziehen durfte. Nun zur Entwicklung der Gerichtsbarkeit, denn auch hier zeigt sich eine eigene Entwicklung, vergleicht man etwa die Herzogtümer Österreich und Bayern. Mit der Übergabe von Burgen an Pfleger, vor allem bei größeren Burgen, gelangten auch die Landgerichte, später Pfleggerichte, an diese. Das heißt, die alten Grafenburgen waren ohnehin von Gerichten, die neu erbauten Burgen erhielten die Gerichtsbarkeit, sodass im Spätmittelalter vor allem das Gericht sich mit der Verwaltung, der Pflege des Amtes und der Burg als administrativen Mittelpunkt verband. Letzteres bedeutet, dass die größeren Burgen auch Sitz eines erzbischöflichen Urbaramtes waren, der erzbischöfliche Grundbesitz also verwaltet wurde. In einzelnen Fällen hatten die Pfleger für ihren Bezirk Landrichter zu bestellen. Tief und klar heißt es in einem Weistum betreffend die Gerichtsbarkeit. Landgericht, welches ein freies Gericht ist und gehört an unseren gnädigen Herrn von Salzburg in seiner fürstlichen Knabenkammer. Anzufügen ist noch, dass die niedere Gerichtsbarkeit der Grundherren zurücktrat. Zu deinem Grund, der Landesfürst von Salzburg war ja ohne sich der größte Grundherr. Grundbesitzer mit einer größeren räumlichen Ausdehnung konnten jedoch im 14. und 15. Jahrhundert vom Erzbischof die Hofmarkgerechtigkeit, das ist eine Art Niedergerichtsbarkeit, verliehen bekommen. Kurz möchte ich noch auf das Kapitel von Zeit sprechen kommen, weil sich hier in Salzburg ja doch zeigt, wie sich Vogteien im Erzbistum selbst nicht durchsetzen konnten, während sie ja in Bayern und in Österreich etwa oder sogar im Kloster Michael Bauern bis ins 16. Jahrhundert zum Teil sehr bedrückend wirkten. Vor allem in der Klosterpolitik. Der Vogteipolitik konkreter gesagt prallten die Interessen der weltlichen und geistlichen Herren im Mittelalter aufeinander. Der Grundsatz, dass die Kirchen in den rechtlichen Geschäften durch Advokaten oder Defensoren vertreten werden sollten und der sich daraus ableitende Anspruch der weltlichen Herren auf Entschädigung führte dazu, dass das Amt des Vogtes auch natürlich zur Herrschaft über den Besitz eines Klosters oder eines Bistums werden konnte. Im 11. und 12. Jahrhundert bemühte man sich von kirchlicher Seite den Inhalt der Vogtei und die Kompetenzen der Vögte festzulegen. Im Erzbistum Salzburg erkannte Erzbischof Konrad I. 1146, welche Rolle den Vögten zukam, dass die schon genannte Entwicklung leicht eine Abhängigkeit bringen konnte. Seine Klosterpolitik ist zunächst davon gekennzeichnet, dass er seinen Einfluss als geistlicher Herr sicherte. Man muss aber dazu sagen, dass im Erzbistum selbst, außer St. Peter und außer dem Nonnberg, der keine Klöster oder überhaupt keine Klöster findet, handelt sich dabei um Klöster im Bereich von Bayern oder in Kärnten, wie jetzt die Propstei Högl hört, oder das Kloster Sion oder zum Beispiel Reichersberg am Inn. Konrad I. reformierte ja, wie gesagt, auch im Erzbistum Salzburg. Es gibt eine neue Arbeit von Stefan Weinfurter, die sehr gut den Zusammenhang zwischen Bistumspolitik und Reform zeigt. Und diese Arbeit zeigt auch sehr gut, wie es Konrad I. eben machte. Er verdichtete die Klöster wirtschaftlich autark durch die Übergabe von erzbistischen Gutsgemachen und die Vögte verstärkt zu kontrollieren. Dies gelang ihm zum Teil durch die, wie es Weinfurter bezeichnet, sogenannte Aufteilung der Vogtei auf verschiedene Familien und die Feudalisierung der Vogtei. Wie er sagt, wäre das, dass der jeweilige Vogt eben der Lehnsherr des Erzbischofs wäre. Der zweite Schritt, etwa 100 Jahre später, war die gänzliche Abschüttelung der Vogteien im Erzbistum Salzburg. Und darauf ist ja gestern schon genauer eingegangen worden. Ich möchte nur noch kurz hinzufügen, dass mit diesem Prozess auch eine auch die bereits bestehende weltliche Macht des Erzbischofs eine Rolle spielt. Und das mag vielleicht der folgende Vorfall zeigen. Als 1167 nämlich das Erzbistum in Konflikt mit Friedrich Barbarossa stand und die Grafen von Plein als seine Parteigänger Unruhe stifteten, verteidigten die Truppen des Erzbischofs unter dem Befehl eines Ministerialen die Besitzungen. Es ist ausdrücklich die Rede von den Milites Arcebiscopi. Unter Eberhard II. Erreichte die Entwicklung auch ihren vorläufigen Höhepunkt. Nachdem, wie gesagt, die Grafen von Peilstein als Erzbischöfte und die Lebenauer Grafen als Domkapitelvögte aufstarben, wurden diese Vogteien nicht mehr aufgegeben. 1220 spricht der Salzburger Erzbischof von der Reichersberger Vogtei als eingefallen. Ich wiederhole hier ja, wie wir das schon bereits gesagt haben. Er spricht vom Jus Advocatio super res et personas monasteri quod specialiter ad nos sectat. In seinen Tagen, sagt Eberhard, habe die Salzburger Kirche aufgehört, Vögte zu besitzen. Und er glaube nicht mehr daran, dass einmal noch ein Hochstiftsvogt eingesetzt würde. In dieselbe Richtung, auch hier wird der Zusammenhang zwischen weltlicher und geistlicher Politik da, gehen die Gründungen der Bistümer, der Suffragan-Bistümer Kurz, Laban, Becker und Kinsey. Darf ich kurz noch eben jene Faktoren erwähnen, von denen wir aufgegangen sind, die ich am Anfang genannt habe. Eben, quasi als Zusammenfassung, möchte ich noch einmal zurückkommen auf den Faktor des Vorspannes und auf die Rodung. Denn für das Bistum bzw. das spätere Erzbistum bildet sich die neben den Schenkungen die entscheidende Grundlage im 8. bis 11. Jahrhundert. Man kann jetzt sagen, dass die Entwicklung im Bistum Brixen auch in Passau, Regensburg, Freising und Augsburg in etwa dieselbe ist. Denn wichtig ist hier, dass diese Rodungsgebiete automatisch außerhalb des Grafschaftsverbandes standen. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang das Berchtesgadenerland, geistliches Fürstentum, das seine Herrschaft über dieses zwischen Bayern und Salzburg gelegene Gebiet ausgehend vom Erhalt des Forstrechts 1156 und 1194 entwickeln konnte. Obwohl es ein kleines, aber ein winziges Gebiet ist, im Vergleich, wurde es von seinen übermächtigen Nachbarn nicht aufgetaucht. Ja, diese Stellung begünstigte sogar noch seine Überlebenschancen, wie Karl Vogel sagt. Erst als Salzburg als politische Kraft der Säkularisation aufschied, löste sich die jahrhundertelange Spannung zugunsten Bayerns. Aber zurück zu Salzburg. In Rechnung zu stellen sind sicher auch die landschaftlichen Gegebenheiten. Eine relative Geschlossenheit, ein Land, das sich aus, man kann sagen, aus Themen und aus einem Hauptteil zusammensetzt. Inga im Gegensatz etwa zu Trier. Weiters war der Bischof bzw. Erzbischof von allem Anfang an Stadtherr und hatte sich nicht mit Konkurrenten wie etwa der Bischof von Regensburg auseinanderzusetzen. In den vergangenen Tagen ging es mehrmals um das Problem Stadt und Bischof. Und hier muss man sagen, dass eine Selbstverwaltung der Viele, das so wie sie 774 genannt, sich erst relativ spät entwickelte. Die Stadt vergrößerte sich erst im 11. Jahrhundert. Im 12. Jahrhundert gibt es dann Nachrichten, dass sich bereits eine Art Bürgerstadt von Bischofs Terrain absetzt. Es gibt auch Nachrichten von einer Presse aus dem 12. Jahrhundert, wobei aber nicht klar ist, welche Bedeutung diese Presse hatte. Ob es nur eine Bürgerbruderschaft zum Zweck der Caritas gewesen ist. Erst im 13. Jahrhundert gibt es Nachrichten von einem Stadtrichter und 12 Juraten. Einen Bürgermeister gibt es überhaupt erst im 14. Jahrhundert und ein geschriebenes Stadtrecht stammt vom Jahr 1368. Abschließend möchte ich mich noch bedanken, dass ich hier reden durfte. Danke an den Kollegen Bruder für sein Referat. Das sind auch neue Aspekte im Vergleich zu dem, was wir bisher behandelt haben. Ich kann mich auch sehen. Ich hoffe, dass dies auch in der Diskussion dann herauskommt. Wir wollen jetzt also unsere Pause machen und nach dieser in die Diskussion eingehen. Über die Erde und Anche in questi casi Perché era la cartello del Ja, man kann jetzt auch so ehrlich sagen, dass man anders nicht che parola parlando Das ist das, dass die zunächst erzählen, wird eben der Auftritt in der Welt, die Geschichte als Bildungsjahr belegen, dass das Gebiet der Stadt Salzburg an Bischof Rupert gekommen ist, geschenkt worden ist. Also auf jemand Jahre dann da hat ja. Geschenkt worden ist von den bayerischen Herzen, von Herzog Theodor. Das ist zunächst einmal die Voraussetzung für eine Entwicklung, die in späterer Zeit dann durch, ich habe das nicht durch die Universitätspolitik, noch geschützt wird. Ich meine, jetzt kommen wir wieder auf ein Problem, das ist natürlich nicht geschützt, weil man sich nicht bescheidet, wie diese Grafenrechte in der Umgebung gerade in Salzburg funktioniert haben. Ich meine, man darf sich nicht vorstellen, dass dieses Gebiet völlig durchorganisiert war, in der Form, dass wir Grafen alle mal eingegriffen hätten. Ich meine, wenn man bedenkt, dass im 18. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert Slawen sich an die Bischof von Salzburg, dass der Einzelgebiet der Bischof von Salzburg gekommen ist, wir kennen ja sonst in den meisten Teilen Deutschlands gerade den Jüngerkopf der Seher, hervorgehoben, den engen Zusammenhang zwischen der Entstehung klar abgesetzter Dynastiefamilien und den damit zusammenhängenden Adelsgeschlechtern. Also, das ist ja alles ein auch festgestellt worden, der Übergang zu einer namengebenden Burg und dazu passen seine Ratschläge und so weiter. Das ist also im nächsten Fall, weil ich hier die Geschlechter, weil ich die Rebenauer Grafen oder andere Hofreihen Geschlechter auf irgendwelchen Gründen nicht entwickeln konnten. Nun, das ist wirklich eine auffallende Tatsache, dass sich in Salzburg ja kein, man könnte das kein Landadel entwickelt. Kein Landadel, aber man hat das, dass der dann später im Landtag vertreten ist. Diese Familien sterben auch. Weil nicht, weil sie heiraten oder sind wir Gründe, die kann ich nicht sagen. Ja. Sie treten dann bitte als Dokument innerhalb des Territoriums nicht hervor. Insofern ist es für. Ich glaube, man findet eine ziemlich einfache Erklärung für dieses Phänomen, dass es in Salzburg einen großen Abend gibt in der Landesnatur. Wenn man die Karte hier anschaut, da ist ein relativ großer Raum, wo Waldzentren und Erwerbungen stehen. Für jemanden, der aus anderen Gebieten kommt, ist es verblüffend, dass es hier möglich ist. Dieser Raum ist sehr lange überhaupt herrschaftsfrei gewesen, wenn es sich um Hochgebirge handelt, beziehungsweise um große Waldungen, die nicht gerodet werden können. Wie soll sich denn ein Adel entwickeln, wenn er überhaupt keine Grundlage hat, dass er seine Macht? Er kann den Grundbesitz, gebaut werden kann, hat er nicht zur Verfügung, weil einfach die Landesnatur sich dazu eignet. Dasselbe ist im Süden, das heißt im Bundesland Salzburg, das ist erstes anzutreten, auch hier haben sie sich die Gletscher umhalten und Hochgebirge. Das heißt, das eigentlich interessante Gebiet von Salzburg befindet sich um die Stadt Salzburg und nördlich davon. Und dort findet man tatsächlich Konkurrenz zwischen dem Erzbischof und den Hochbeinglättern. Auf der anderen Seite mit den Burgen ist es ja unerwartet zu sehen. Dort oben sind auch Burgen, Gräfin und Hochbeier Familien. Noch einmal, also die Landesnatur gibt einen Schlüssel für die Entstehung des Territoriums in Salzburg, genauso wie in Tirol, die auch nicht um Hochgebirge handelt. Ja gut, ich würde unbedingt sagen, dass ganz Salzburg ein einziger Gletscher ist. Die Zugänge sind sehr zugänglich. Wichtig war natürlich auch jetzt nicht nur die hohen Wälder, sondern dass auch als Reisegebiet in Form von Almen existiert. Hier eine Altwirtschaft aufgebaut ist sozusagen. Aber ich möchte eine Frage noch zu übernehmen. Entschuldige, aber Ja, das ist jetzt nur auch hier in Quartalen zum Verhältnis, also Beispiel zu Bayern. Das heißt, von der ersten Klasse, soweit ich informiert bin, kann die bayerische Seite hat nicht das gesamte Leibesstrafen von Leyen übernommen. Deswegen ja auch die Verträge 1254 und 1275 wohl einen größeren Teil an Salzburg haben, aber ein Teil des Erbes, also aufgrund irgendwelcher Ansprüche als Stammesherrscher oder aufgrund der Verwandtschaft, hat damals 1254 und 1275 der bayerische Herzog kassiert. Das sehen Sie noch sehr deutlich und da möchte ich vielleicht auch hier einige Fragen stellen. Dieses Gebiet des ursprünglichen und Erbgewinnes setzt sich ja dann noch in Triaden fort, oben bei Mühldorf, das ja auch noch zum Landschutz gehörte, den natürlich schwach eigentlich, also der bayerische Herzog gegenüber Salzburg agierte, dass er jetzt zugestehen musste in einem dieser Verträge. Das Wort bestehen von Salzburg im Raum von Mühldorf zu dulden hat, nicht allzu weit, also von München entfernt. Und dieses Mühldorf hat ja den Namen Hansel Vogtgericht, salzburgisches Vogtgericht. Ich weiß nicht, was das können Sie uns da immer sagen. Eigentlich ist das Thema über den salzburgischen Vogtgericht. Ist das in den Namen? Nicht, aber ich meine, ich sage. Hier sind die Herrschaftsverhältnisse ziemlich begeistert, ziemlich verschärft und gleichgerichtet. Und Sie haben recht, dass wir noch diese Nachrichten auf diese große Tat und was ist das passiert, ist das war ein Gebiet, wo alte Salzburger Besitz grundsätzlich lag, nicht Immunität. Und als der Salzburger Bischöfe gelang, die Vogtei an diesen Männern, außer der Grafen Heilsberg, ist der Hochstift Salzburg hier in Besitz dieser Mühldorfer Vogtei gekommen und hat dort ein eigenes Vogteigericht eingerichtet. Aber die Grafschaftsrechte in diesem Raum hat Salzburg nicht bekommen. Die Grafschaftsrechte sind immer bei Bayern geblieben, deswegen musste Salzburg die Delinquenten. Weil ich die Hand den Aburteilung musste sie an Bayern und in der Burschen Salzburg an Bayern ausüben noch, also bis 15. oder 16. Jahrhundert. Dann interessant sind dann die Streitigkeiten im 16. Jahrhundert, die Salzburg in Bayern Braun Mühldorf als Steuerwehrhoheit, Regionshoheit beinhaltet, der neuen Landesherrschaft werden. Und nun begann an der Streit darüber, hat nun Salzburg als Hochherr Anspruch auf die neuen Hoheitsrechte, Steuer, Wehrhoheit, Regionshoheit oder Bayern als oberster Hochgerichtsherr. Da gibt es also eine Fülle von Akten, weil die Zeit nicht auf die Ende des 18. Jahrhunderts. Ja, das ist ein kleiner Vortrag zu leisten. Ja, ich wollte ein anderes Denk an diese Gebrauchsart, die sich in Diskussion mit der Frage einlegt, nämlich ob den Denkschulen die kleinen Konkurrenten ausgestattet werden konnten, ist eine Orientierung einer oder vielleicht mehrerer Familien auf den erstgültigen Stuhl. Vielleicht hat es das noch überschrieben. Und wenn nicht, wie lange tatsächlich die Besetzung dieses maßgeblichen Kategorien bestimmt werden konnte, oder ob nicht, wie wir das ja fast an allen Erzielungen dann beobachten können, dass die Stelle des auch wieder zu orientieren, steht der Familie auf dem Stuhl. Bedeutet etwa, dass der Erzbischof Konrad von der Stadt von der Stelle der Zweite der Lieblingssprache, dass der vielleicht nicht lange Zeit, wenn ich auch nur ein Intervall sogar nicht lange am Zeit, weil er nochmal auf meinen Schritt geführt ist, dass der etwa als Lieblingssprache hier kann man nicht die ersten Namen aus der Familie Die sechs größte, die bei uns seit 4 Jahren nachweisbar sind. Das sind also so die Firmenträger, die Verwalter des Parkes oder des Abgesehen davon, dass die Sitzungen, die Leute Von anderen Seiten und ich glaube, dass wir in der Diskussion darauf vielleicht auch noch mal kurz eingehen sollten. Insbesondere nachdem wir gestern und heute besonders deutlich vor Augen geführt haben, dass in den gleichen Schutzbedingungen, die Menschenrechte und Staatsgrund auffallen, denen wir größer waren. Und dass wir auf jeden Fall diese geistigen Schutzbedingungen, die Konkurrenz eines menschlichen Aktes, nicht zu deuten hat. Wenn ich etwa an den Erzbischof von Mainz denke, von dessen möglichen Territorium, hat sich sehr früh ein selber geschürztes Territorium nach der Sturzachtung von Fulda abgesetzt. Aus dem Erzbischof Mainz sind mindestens zwei geistige Schutzbedingungen geworden, das der Erzbischof selber, das übrigens nicht in Mainz seine Residenz hatte, sondern in Aschaffenburg. Und damit kommt die Städte in den Diskurs hinein. Sondern eben auch das Territorium des Abschnitts von Fulda. Die größere Frage ist meiner Ansicht nach die, warum gibt es in Deutschland verhältnismäßig viele geistige Schutzbedingungen und in Italien, abgesehen vom Nordosten, keine geistigen Schutzbedingungen. Und hier spielt ganz sicher die Tatsache der verschiedenen Rolle, die die Städte in Italien und in Deutschland gespielt haben. Und vor allen Dingen wohl die Tatsache, dass in Italien jede Stadt ihren Mittwoch hat und diese Städte dann auch, wie Herr Tabacco uns gezeigt hat, ein städtisches Territorium bilden. Städtische Territorien sind in Deutschland eine Seltenheit und finden sich, soweit ich sehe, bei keiner Mittelstadt, sondern bei Nürnberg etwa. Natürlich, also bei einer Ausnahme ist immer gegeben. Ich meine, um es so zu machen, ich habe das jetzt nur angedeutet, wir sollten doch auch einmal diese Frage jetzt am Schluss dieser Woche erörtern. Welche Gründe können maßgebend gewesen sein für die verschiedenartige Entwicklung in Deutschland und in Italien in Bezug auf die Fortbildung der weltlichen Herrschaftsrechte des Bischofs im einen Land zu Fürstentümern, im anderen Land zur Bedeutungslosigkeit des Bischofs in Bezug auf politische Macht. Das heißt, ich kann das jetzt nur so kurz gesagt habe, aber ich glaube, jeder von Ihnen kann von dem, was er in der Woche gehört hat oder schon mitgemacht hat, zu dieser Frage auch noch etwas sagen. Ja, diese Frage, meine zweite Frage, ist ja ein sehr wesentliches Standardthema unserer Woche, die angemessen gerade nochmal gestellt hat. Ich möchte, ich glaube, wir wollten uns auf die Seite konzentrieren, zuerst möchte ich sagen, Mitglied des Kommentators und der Antwort des Verantwortlichen für die Thematik, dass wir das sehr wohl überlegt haben, aber es ist eine Sache, die wir zur Sprache kommen, wie weit wir gehen. Wir haben zum Beispiel noch einige Überlegungen, ganz bewusst, dass das gewonnen sind, beiseite gelassen. Im Grunde müsste man das behaupten. Und hier ist ohne Weise auch behandelt sein, weil man das nicht richtig erwähnt hat, die das mit Praxis verbunden. Wir haben das Patrimon in der Mitte bewusst, hatten einmal daran gedacht, wo die Antisemitismus, haben wir dann beiseite gelassen und ähnlich lösen. Einfach aus dem Grund, weil wir uns gesagt haben, wir kommen dann zum Schluss, dass wir es uns bedienen. Also der Grund, dass wir noch einmal bewusst gemacht wurde, dass man das jetzt behandeln sollte. Können. Oder sollte immer mehr Zeit. Aber es nutzt zum anderen, oder auch noch zu der Erstmal, wenn ich das eine gesagt machen darf, in die Weiterzeit. Es ist ja, soweit ich sehe, eigentlich am deutlichsten von Theodor Meyer geklärt worden, welche Klöster in Deutschland die Chance gehabt haben, da haben wir realisiert, aber welche die Chance gehabt haben, die große Möglichkeit, so weit als Teil zu werden, das waren diejenigen, die schon in der Karolinerzeit im Besitz der Karolinischen Familie, also auch im Reichsbürger gewesen sind. Von denen haben die größeren, so weit als Teil entwickelt, von den Städten und den mehr. Das heißt, wenn man die Reichslandschaft und Reichstage aus der Neuzeit an das Master nimmt. Und ich glaube, von daher gibt es ja auch gleich eine Erklärung für die Interessant. Soweit weiß ich, dass Münze eigentlich vergleichbare Mangel in Italien in der Karolinerzeit nicht vorhanden gewesen, einfach weil die Karoliner ja ihre. Di eguaglianza rispetto ai due strade. E lei, condividesse con il suo gruppo territoriale, che poi ha delle strane il gruppo di possessi nelle monete, a Bartolino, cioè in una zona praticamente occupata da Bartolino e Pisano, dove ci sono laghi di possessi e nel Colosseo che c'è, naturalmente ha una organizzazione economico-amministrativa locale, gli altri possessi di parte di Bartolino. Non ha ancora invece si trova in condizioni peggiori di Bobbio in un certo senso, perché è prevista da due grosse città, Modena e Bologna, quindi non può espandersi nella pianura, perché trova questi due ostacoli e nello stesso tempo poi può anche trovare un altro stato di Mantova. Ich glaube, dass wir doch vor der Entschuldigung haben. aus den Biologen seiner Herrschaft. Also in die neuen Zeit und dann werden die dann immer weniger mobilen bei der Menschen hineinzureißen. Die Entstehung des Landes in Tirol ist auch das Gleiche. Dieser Bericht von Trier hat sich nicht gelungen, da auszufinden, was in dem theoretisch vorgezeichnet war. Das war zumindest ein Kompromiss zwischen der Situation in Deutschland und dem Idealfall der völligen Ausschaltung. Beide Trier und Trier haben eine sehr große Abstriche. Nur noch ein kleiner Rest. Il risultato è un